In den sozialen Medien prosperieren Hyperindividualisierung und Konnektive nebeneinander. Entlang größerer Narrative, beispielsweise die Demokraten sind böse, Trump ist der Retter, jedes Mittel, ihm zu helfen, ist legitim, konstruieren Individuen wie auch Kollektive ihre Identitäten, wodurch ein tribalistisches Zugehörigkeitsgefühl eines Konnektivs entsteht. Gerät die eigene In-Group unter Druck oder bläst zum Angriff auf eine Out-Group, eine andere Gruppe, von der man sich und die eigene In-Group klar abgrenzt, unterscheiden Menschen umso weniger zwischen eigener und kollektiver Identität, je größer die Gefahr erscheint. Das hat übrigens weniger mit angeblichen Filterblasen und mehr mit der Erregungslogik der Algorithmen sowie mit der narrativen Anschlussfähigkeit von Massenmedien zu tun, die ab einer gewissen Relevanz oder auch nur aufgrund der Menge des Aufscheins in den sozialen Medien solche falschen Geschichten bereitwillig aufnehmen und dadurch ihrerseits weiterverbreiten. Beide Systeme wirkten in den vergangenen Jahren daran mit, besonders provokante und polarisierende Narrative immer aufs Neue wechselseitig zu verstärken. Laut diverser Untersuchungen ist Wut das Gefühl, das am meisten geteilt wird und viral geht. Hingegen fallen nonverbale Signale, die im echten Leben auch drastischere Äußerungen abfedern könnten, im Netz weg. Der Clash der Kontexte, früher eine Ausnahmeerscheinung, ist entgegen der Filterblasen-These die Grundeinstellung des Digitalen. Er führt nicht zu Abschwächung oder Versöhnung, sondern zur Verschärfung der Positionen. Die ständige Konfrontation der Erzählungen treibt unser narratives Immunsystem auf Hochtouren. Dabei verwechseln wir oft Meinungen mit Identitäten. Durch jede uns widerstrebende Äußerung fühlen wir uns nicht bloß in unserer Haltung, sondern in unserer Identität bedroht. Und da unsere tribalistische Identität früher gleichbedeutend mit unserer physischen Existenz war, schalten wir auf Alarmbetrieb, als ginge es um unser Leben, obwohl nur jemand im Internet in unseren Augen Unrecht hat. Die und monetär angetriebene Incentivierung und Provokation von moralischer Meinungsäußerung haben es viel einfacher gemacht, online über Meinung und Moral zu sprechen, als tatsächlich moralisch zu handeln.